wird geblitzt. Auf der A4 Dresden Richtung Eisenach am Kirchheimer Dreieck und auf der A9 Nürnberg Richtung Berlin zwischen Bitterfeld-Wolfen und Dessau Süd. Soweit der MDR Info-Verkehrsdienst. Es ist jetzt 19.35 Uhr. MDR Info. Hören, was passiert. Mit Jan Breuer am Mikrofon. Es war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Der Funke hat gezündet. Seit der vergangenen Woche reißen die Proteste in der islamischen Welt gegen das Mohammed-Schmähvideo nicht ab.